Versinken aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Versinken. Wir warten auf ein letztes Abenteuer. Was kümmert uns der Sonnenschein? Hoch aufgetürmte Tage stürzen ein. Unruhige Nächte, Gebet im Fegefeuer. Wir lesen auch nicht mehr die Tagespost. Nur manchmal lächeln wir still in die Kissen, weil wir alles wissen, und gerissen fliegen wir hin und her im Fieberfrost. Mögen Menschen eilen und streben, heut fällt der Regen noch trüber. Wir treiben haltlos durchs Leben und schlafen verwirrt hinüber. Ende von Versinken.